Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause mit einer frischen neuen Folge von Lose to Win, nämlich Folge 32. Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, was drei Finger mit deinem Zeigefinger zu tun haben und warum ein lustig gemeinter Satz zu Irritationen führen kann. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Wer gerne mit dem Finger zeigt, fällt selbst drauf rein. Habt ihr euch auch schon einmal dabei erwischt, wie ihr über das Leben eines anderen in die Bewertung gegangen seid? Gedachte Sätze wie: Ich hätte es aber in jedem Fall anders gemacht. Oder, oh je, das Kleid gab es wohl nicht in ihrer Größe. Oder auch, was denkt der, wer er ist? Das kennt wohl jeder von uns. Beeindruckender hingegen sind die versteckten Bewertungssätze, die salopp in einer Unterhaltung in das Gespräch gestreut werden. Komm mal klar, zum Beispiel. Oder, was stimmt denn mit dir nicht? Fallen beiläufig, haben jedoch nicht weniger Wirkung. Wir geben unserem Gegenüber unbewusst ein klares Signal mit solchen Sätzen, nämlich: Ich bin richtig und du falsch. Ob nun gedacht oder ausgesprochen, machen diese Sätze etwas mit uns. Je nachdem, ob wir diejenigen sind, die sie denken, oder die Empfänger dieser unterschwellig ausgesprochenen Botschaft. Beides ist schnell gedacht oder auch schnell mal gesagt. Bei Lichte betrachtet hat es immer etwas mit uns zu tun. Wozu ist es für uns wichtig, in die Bewertung zu gehen? Wozu ist es für uns gut, über jemand anderen zu urteilen? Anhand des Satzes "Ich hätte es anders gemacht" darf man sich zum Beispiel fragen, warum hat es der andere denn falsch gemacht, obgleich er es doch nur anders gemacht hat als ich. In einem Treffen mit einem guten Bekannten fällt recht oft im Scherz dieser "Was stimmt denn mit dir nicht?" Satz. Ich bemerke, wenn er fällt, immer einen kleinen Schauer der Scham, der mich packt, weil ich mich sofort irgendwie frage, was ist denn falsch mit mir, oder oh Gott, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? In dem Moment, in dem du diesen Podcast hörst, darfst du kurz innehalten und dich fragen: Ist es denn immer richtig, wie ich die Dinge sehe oder denke? Ist meine Meinung oder mein Weg immer eine Richtschnur für andere? Habe ich wirklich immer recht? Es gibt ein großartiges Video von Vera F. Birkenbiel, in dem sie das Wort "Zwei nickt euch" erfunden hat. Es bedeutet, man soll sich nicht entzweien. Frau Birkenbiel integriert es in dem Kontext der Kommunikation zu anderen Menschen, in der sie erklärt, dass jeder Mensch eine Insel ist mit eigenen Werten und Vorstellungen. Dass diese Werte und Normen nur selten beim Aufeinandertreffen von Menschen gleich ist, kann man sich vorstellen. Trotzdem wünschen wir es uns, denn das würde einen Austausch so wunderbar einfach machen. Nun geht es darum, in der Kommunikation beim Feststellen der Andersartigkeit des Denkens meines Gegenübers quasi eine Brücke durch Akzeptanz zu bauen. Also sich der Tatsache bewusst sein, dass der andere nie so denken oder sein wird wie ich. Es bieten sich zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich den anderen wahr, indes ich seine Sicht der Dinge, sein Tun oder Nicht-Tun bewerte, ob nun im Stillen oder im Kontext. Oder aber für mich feststellen darf, dass er das Recht auf Einzigartigkeit, eigenes Handeln und Denken haben darf. Ich vielleicht nicht dem Gesprächspartner ungefragt meine Meinung um die Ohren haue mit Sätzen wie das, was du machst, ist doch großer Quatsch. Oder eben diesen Modesatz, was stimmt mit dir denn nicht? Mit hochgezogenen Augenbrauen in die Unterhaltung mit einbringe. Das würde jedoch voraussetzen, dass ich vorher darüber nachdenke, was ich sage. Ja, oft aber reagieren wir impulsiv, heißt, wir reagieren spontan auf einen Impuls vom Gegenüber. Kennt auch jeder. Gern möchte ich an dieser Stelle noch einmal das Wort Introspektion einstreuen, also das innere Beobachten des eigenen Bewusstseins. Jenes hat mich ganz persönlich schon oft gerettet, wenn ich in einem Gespräch bemerkt habe, wie ich in die Bewertung gehen wollte. Das innere HB-Männchen schon Saltos schlug und ich am liebsten herausplatzen würde, oh Mann, echt jetzt, das ist doch totaler Schwachsinn, was du da machst. Bevor ich jedoch herausplatze, frage ich mich, darf mein Gegenüber denn anders sein als ich? Auch wenn das, was er sagt, unlogisch oder sinnlos für mich ist. Steht es mir zu, ungefragt zu bewerten? Und noch viel, viel wichtiger, möchte ich eigentlich bewertet werden? Meine innere Antwort lautet immer nein. Frau Birkenbiel fällt mir wieder ein und sie hat eine wirklich brillante und charmante Lösung gefunden. Sie befragt ihr Gegenüber, bevor sie ungefragt ihre Meinung äußert, ob jener sie überhaupt hören möchte. Du siehst es so, darf ich dir sagen, wie ich es sehe? Denn immer wenn ich mit dem Zeigefinger auf einen anderen zeige, so zeigen drei Finger dabei auf mich. Soll heißen, bevor ich über jemand anderen urteile, darf ich mich fragen, ob ich gern in meiner Individualität, in meiner Sicht die Dinge zu sehen, negativ oder überhaupt bewertet werden möchte. Auch wenn es nur durch den beiläufigen und lustigen Satz, was stimmt denn nicht mit dir, ist. Meine Lieben, wieder einmal herzlichsten Dank fürs Zuhören und fürs Folgen meines Podcasts. Ich freue mich immer wieder, wenn mich Leute ansprechen und sagen, oh, ich höre deinen Podcast und mir das gar nicht bewusst ist, dass sie ihn hören. Und auch, dass dieser Podcast die Menschen dazu animiert, zu mir ins Coaching zu kommen, weil man muss nicht psychisch krank sein, um sich eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel von außen zu holen. Oftmals begegnet mir das tatsächlich im Alltäglichen, dass die Menschen sagen, ich bin ja psychisch gesund, ich habe ja keine an der Waffel, um zu dir zu kommen. Aber es geht hier nicht um Pathologien. Und gerade in der Corona-Zeit gibt es einfach die ein oder andere Herausforderung, ob das familiär ist, ob das in der Beziehung ist, ob das in der Arbeit ist, in der Kurzarbeit, dass man Probleme bekommt, weil man einfach momentan kein Geld verdient. All diese Sachen dürfen unterstützt werden und die haben nichts mit einer Pathologie zu tun. Und mir liegt natürlich am meisten am Herzen, die Menschen, die sich einfach gerade in der Trennung befinden, dass das nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Aber auch alle anderen individuellen Thematiken sind bei mir sehr gut aufgehoben. Wenn ihr mir also, wenn ihr zu mir ins Coaching kommen wollt, dann schickt mir einfach eine E-Mail, immer noch unter der Adresse dianaweber@hardlightsloosewind.de. Folgt mir bei Instagram unter dianaweber1414 oder sucht mich bei Facebook, auch da könnt ihr mich finden. Besucht mich auf meiner Homepage unter www.hardlightsloosewind.de. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme. Das Coaching findet leider in Göttingen statt, für manche ein bisschen weit zu fahren, aber auch dafür gibt es mittlerweile ja Skype, FaceTime oder irgendeine Lösung. Freut euch auf den nächsten Podcast in 2 Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und bis dahin, passt gut auf euch auf.